SWR 4 Rheinland-Pfalz. Die Nachrichten. 22 Uhr. Bundeswehrflugzeug fliegt Hilfsgüter nach Pakistan. Behörden in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen rechnen mit Millionenschäden. In der Fußball-Bundesliga gewinnt Mainz 05 gegen Wolfsburg. Das Wetter in Rheinland-Pfalz, nachts weitgehend trocken bei Tiefstwerten zwischen 11 und 6 Grad. Islamabad. Ein Flugzeug mit 100 Tonnen Hilfsgütern aus Deutschland ist heute in Pakistan gelandet. An Bord waren Stromgeneratoren und Wasserpumpen, mit denen den Flutopfern geholfen werden soll. Im Süden Pakistans sind 1 Million Menschen vor einer neuen Hochwasserwelle in höher gelegene Gebiete des Landes geflohen. Bundeskanzlerin Merkel rief zu weiteren Spenden für die Flutopfer auf. Belgrad. Die serbische Regierung hat angekündigt, mit der EU über die seit 2 Jahren unabhängige ehemalige serbische Provinz Kosovo sprechen zu wollen. Präsident Tadic sagte, eine Regierungsdelegation werde in Kürze nach Brüssel reisen, um mit den EU-Behörden über das Kosovo zu sprechen. Beim Besuch des deutschen Außenministers Westerwelle vor 2 Tagen hatte Tadic noch Gespräche mit der EU über das Kosovo abgelehnt. Tadic schloss allerdings erneut aus, dass Serbien die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz anerkennen wird. Osnabrück. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gehen die Behörden nach den gestrigen Überschwemmungen infolge starken Regens von Schäden in Millionenhöhe aus. Ein Polizeisprecher sagte, die Hilfskräfte seien mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In Osnabrück hob die Stadt den Katastrophenalarm am Abend auf. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, die Lage habe sich weiter entspannt. Nach wie vor sind in der Region hunderte Helfer im Einsatz, um Häuser leer zu pumpen. Auch mehrere Straßen sind nach wie vor wegen Erdrutschen und Unterspülungen gesperrt. Betroffen von Überschwemmungen waren gestern vor allem das Münsterland, das Emsland und der Raum Osnabrück. Masai Sharif, Bundestagspräsident Lammert, hat den deutschen Soldaten bei einem Truppenbesuch in Afghanistan die Unterstützung des Parlaments zugesichert. Lammert sagt im Hauptquartier der internationalen Schutztruppe ISAF in Masai Sharif, das Parlament stehe hinter der Bundeswehr. Es ist die erste Reise Lammerts nach Afghanistan seit seinem Amtsantritt vor 5 Jahren. Außer Lammert sind auch Verteidigungsminister Guttenberg und Vertreter der Fraktionen von SPD, FDP und CDU nach Afghanistan geflogen. Guttenberg besucht die deutschen Soldaten in Afghanistan bereits zum 5. Mal. Kairo. Ägyptische Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben in der Wüste Sinai 2 Waffenlager ausgehoben. Ein ägyptischer Beamter sagte, die Waffen seien für die Palästinenser im Gazastreifen bestimmt gewesen. Unter anderem seien Flugabwehrraketen, Panzerminen, Maschinengewehre und Munition beschlagnahmt worden. Nach der Machtergreifung der palästinensischen Hamas im Gazastreifen vor 3 Jahren haben Israel und Ägypten den Küstenstreifen abgeriegelt. Seitdem werden unter anderem Waffen durch Tunnel in das Gebiet geschmuggelt. Hamburg. In der Fußball-Bundesliga hat St. Pauli gegen Hoffenheim 0:1 verloren. Mainz siegt in Wolfsburg mit 4:3. Die weiteren Ergebnisse: Schalke Hannover 1:2, Bremen Köln 4:2, Frankfurt Hamburg 1:3 und Nürnberg Freiburg 1:2. Sie hörten SWR 4 Nachrichten, Redaktion.